Michael Rutz beleuchtet zum Beispiel im Aufmacherbeitrag des Rheinischen Merkur die derzeitigen Problemlagen der europäisch-amerikanischen NATO-Allianz, die sich nicht nur in einer Geldfrage erschöpften. Bei der europäischen Truppenausrüstung handelt es sich, so hat NATO-Generalsekretär Robertson es eben selbst formuliert, um Antiquitäten des Kalten Krieges. Zu viel Metall, zu unbewegliche Hauptquartiere, zu große Garnisonen. Die Aufzählung lässt sich fortsetzen. Zu unmoderne Waffen, zu geringe Transportkapazitäten, keine eigenen satellitengestützten Aufklärungssysteme. Die europäischen NATO-Partner, die Bundesrepublik mittendrin, erweisen sich in ihrer offenkundigen Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit als unsichere NATO-Kantonisten. Abhilfe wäre hier also dringend notwendig, meint nicht nur der Chefredakteur des Rheinischen Merkur. Josef Joffe von der Wochenzeitung Die Zeit greift das Thema europäisch-amerikanische Beziehungen ebenfalls auf und widmet sich eingangs den europäischen Befindlichkeiten. Europa hat sich eine gemeinsame Währung und eine Eingreiftruppe zugelegt. Doch der Euro ist weder Leit- noch wirkliche Reservewährung geworden. Er hat seit seiner Geburt vor 3 Jahren kräftig an Außenwert verloren. Die Euro-Truppe wird, wenn sie denn 2003 mit 60.000 Mann steht, nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Sie wird den Frieden nur bewahren, nicht aber erkämpfen können. Für mehr fehlen Masse, Logistik und Technologie. Die Wahrheit ist, sagte NATO-Generalsekretär Robertson auf der 38. Münchner Sicherheitskonferenz, dass Europa militärisch als Untergröße daherkommt. Die 50.000 Mann auf dem Balkan seien bereits eine Qual. Kaum ein europäisches Land kann wirksame Kräfte von Gewicht außerhalb seiner Grenzen über Monate, gar Jahre stationieren. Was führte angesichts der beschriebenen Defizite dann aber weiter? Die Frage beantwortet Michael Rutz an anderer Stelle im Rheinischen Merkur so. Europa braucht eine gemeinsame Armee, frei von nationalen Besitzansprüchen und militärischen Großmachtreminiszenzen. Eine Truppe, eine Luftwaffe, eine Marine, ein gemeinsames europäisches Aufklärungssystem. Nur so sind die Anforderungen an Europa als weltgestaltende und friedenssichernde Kraft zu erfüllen, in einer Weise, die mit dem vorhandenen Geld ökonomisch umgeht. In jedem Fall benötigen die Streitkräfte mehr Geld. Das setzt auch in Berlin eine Neudefinition der haushaltspolitischen Prioritäten voraus, die ja im Grunde auch nur vollzieht, was die Bundesregierung den Partnern längst versprochen hat. Derlei ist immer konkret, denn an anderer Stelle muss gespart werden. Deutschland handelte aber unseriös, wollte es aus Angst vor einem eventuell entstehenden innenpolitischen oder gar Koalitionskonflikt die notwendige Entscheidung vertagen. Ein Blick jetzt auf die Verwerfungen deutscher Innenpolitik. Dort bestimmen noch immer die teilweise skandalösen Begleitumstände des offenbar verunglückten NPD-Verbotsverfahrens die erregten Debatten. In der Wochenzeitung Die Zeit schildert ein Beitrag von Jochen Bittner die fiktive Begegnung eines V-Mannes mit seinem Führungsoffizier beim Verfassungsschutz. Das hört sich dann auszugsweise so an. Nicht einmal ein eigenes Gesetz gibt es für V-Leute, bloß eine Dienstvorschrift, die sie auch noch geheim halten. Ich lese Ihnen mal vor, was drinsteht, falls Sie es vergessen haben sollten. V-Leute dürfen weder die Zielsetzung noch die Tätigkeit des Beobachtungsobjekts entscheidend mitbestimmen. Da sind sie weit übers Ziel hinausgeschossen, denn wie war das beim Kameraden Holtmann, dem NPD-Chef in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Bundesvorstand der Partei? Und beim Kameraden Frenz, der auch im Bundesvorstand saß. Jahrelang hat sie dieser gewaltige Einfluss auf die Ziele und die Arbeit der NPD nicht gestört. Jetzt bekommen sie plötzlich kalte Füße und die NPD schimpft unser Eins Einflussagenten. Dabei konnten Sie und all die anderen Führungsoffiziere diese Entwicklung doch schon bei unserer Anwerbung absehen. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident in Thüringen, Helmut Röver, zahlte dem NPD-Vorsitzenden in seinem Land sogar 40.000 Mark Spitzelhonorare im Jahr. Ein Haufen Geld, das den Kameraden zugute kam. Freund Röver hatte wohl seinen eigenen knappen Kommentar zur V-Leute-Anwerbung zu wörtlich genommen. Hinsichtlich der als V-Mann anzuwerbenden Personen gibt es kaum rechtlich verbindliche, die eine oder andere Personengruppe ausschließende Kategorien. Klar, am Typ Pastorentöchterchen sind sie nicht interessiert. Wertvoller Mitwisser ist ja nur, wer erfahrungsgemäß auch Mittäter sein kann. Norbert Diehne V-Mann, vorbestraft wegen Volksverhetzung. Carsten Schepanski, V-Mann, vorbestraft wegen eines Mordversuchs an einem nigerianischen Asylbewerber. Einem V-Mann-Kumpel aus Brandenburg hatte das Landgericht Frankfurt schon 1995 eine tief verfestigte, rechtsradikale, neofaschistische, gewaltverherrlichende und menschenverachtende Gesinnung attestiert. Für sie arbeiten durfte er trotzdem. Martin Klingst, ebenfalls Die Zeit, rät im hier fraglichen NPD-Verbotsverfahrenszusammenhang dem Bundesinnenminister Schilly: Aus dem selbstverschuldeten Schlamassel mit den V-Leuten gibt es nur noch einen Ausweg. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung melden unverzüglich nach Karlsruhe, wir ziehen den NPD-Verbotsantrag zurück. Unmöglich? Weil die Rechtsextremisten triumphieren würden? Weil unser Ansehen im Ausland Schaden nehmen würde? Mag sein, aber wie groß wäre erst die Blamage, wenn die Richter das Verfahren wegen weiterer V-Männer platzen ließen? Oder wenn sie nach Prüfung aller Beweise zu dem Urteil gelangten, die NPD sei zu klein und unbedeutend, als dass von ihr eine veritable Gefahr für die freiheitliche Grundordnung ausgehen könnte? In einem Gemeinschaftsbeitrag für den Rheinischen Merkur gehen die Autoren Robin Misra und Johannes Melitz auf die von ihnen ausgemachte Problematik Geschlossenheit im Wahlkampf der beiden Unionsparteien ein. Sie sehen sie als gefährdet an, weil gleich mehrere Gremien und Agenturen den Auftritt von CDU und CSU planten. Die schwerste Zeit liegt noch vor CDU und CSU. Es ist nämlich nicht ausgemacht, wer neben dem Kanzlerkandidaten mit welchem Recht für die Union sprechen darf. Als Schaltzentrale des Wahlkampfs soll das sogenannte Headquarter fungieren. Eine unregelmäßig tagende Runde, in der Angela Merkel und Edmund Stoiber, die beiden Generalsekretäre Laurenz Mayer und Thomas Koppel, der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Michael Gloß sowie die Unionspolitiker Horst Seehofer, Jürgen Rüttgers, Wolfgang Schäuble und Christian Wulff einen festen Sitz haben. Für eine operative Wahlkampfzentrale ist dieses Gremium zu groß. Weiterer Risikofaktor ist das von Edmund Stoiber anvisierte Kompetenzteam. Wer nicht zu den Auserwählten gehört, wird umso schwerer auf Linie zu halten sein. So drohen im Unionswahlkampf ungelöste Machtfragen offen auszubrechen. Abschließend noch eine kulturpolitische Besonderheit, die in den letzten Tagen auch Beachtung in den Wochenzeitungen erfuhr. Günter Grass näherte sich nämlich mit seiner jüngsten Novelle, Titel Im Krebsgang, einem, zumindest in Deutschland, jahrzehntelang mehr oder weniger tabuisierten Thema. Flucht und Vertreibung der Deutschen aus ihren Gebieten jenseits von Oder und Neiße im Gefolge des Zweiten Weltkrieges. Der renommierte Schriftsteller macht das völkermordende Geschehen am Untergang des Passagierschiffes Wilhelm Gustloff im Januar 1945 fest. Dazu bemerkt Julian Schütt in der Schweizer Weltwoche: Ein zündender Stoff, den Grass da aus der Versenkung holt. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel widmet der wohl größten Seefahrtskatastrophe, schlimmer noch als der Untergang der Titanic, gleich die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe. Grass rührt, ähnlich wie 1997 W.G. Sebald in seinem Essay über Luftkrieg und Literatur, an ein deutsches Nachkriegstabu. Die der Zivilbevölkerung zugefügten Leiden durften nicht erinnert werden. Bombardierungen deutscher Städte waren kein Thema. Jetzt erst, wo kaum noch Zeitzeugen zu befragen sind, wird die Aufarbeitung im Sprinttempo nachgeholt. Nun wollen die Deutschen auch bei den Opferstatistiken ganz vorne mitmischen. Sei es bei Städtebombardierungen, Schiffsuntergängen oder Massenfluchten. Besonders offensiv werden derzeit die Vertreibungen von Deutschen diskutiert. Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein attestiert Grass, er habe es nicht nötig, dem Zeitgeist zu huldigen, aber der Zeitgeist kommt ihm entgegen.